Sinnen Aufsatz, wo an mir zu finden, verlässt mich nicht in dieser Sterblichkeit. Mein Wille trachtet nur nach Bösem, der Geiz verspricht, ach, wer wird mich erlösen? Aber Fleisch und Blut zu zwingen und das Gute zu vollbringen, ist über alle meine Kraft. Will ich den Schaden nicht verhehlen, so kann ich nicht. Zum Streiter. ich werd um sie auf sein. Still, so viele mich umraten. wissen still, zu vielen nicht hurra, hurra, beschreit. Ja, deine Treue wird erfüllen, weil mir ein Gott die Hoffnung weiht, weil mir ein Gott die aus deinen Händen.